Doktor, seit gestern Abend geht's mir wieder sonderbar. Die Brust wie abgedrückt, der Hintern brennt sogar. Man hört so viele Klagen heutzutage. Wenn ich Sie störe, Doktor, müssen Sie es sagen. Doktor, ist es gefährlich, wenn es hier am Magen pocht? Das tut's nicht immer, nein, jetzt greifen Sie zu hoch. Man hört so viele Klagen heutzutage. Ich hoff, ich nehm Ihnen nicht Ihre teure Zeit weg. Doktor, ich mach die Arbeit nur noch lustlos vor mich hin. Wie kommt's, dass gerade ich dann völlig fertig bin? Von anderen hör ich selten solche Klagen. Wenn ich Sie störe, Doktor, müssen Sie es sagen. Doktor, ist es wahr, bild ich mir's ein, besteht Gefahr. Ich halt's nicht länger aus, ich muss den Grund erfahren. Doktor, hab ich recht, um meine Galle steht es schlecht. Mein Nachbar sagt, er hat das auch und schon seit Jahren. Doktor, als ich die ganzen Tropfen, die Sie mir verschrieben, heut Morgen einnahm, ist die Luft mir weggeblieben. Doch leider hab ich immer noch zu klagen. Wenn ich Sie aufhalt, Doktor, müssen Sie es sagen. Doktor, ist es wahr, bild ich mir's ein seit einem Jahr. Ach, das Gefühl, gesund zu sein, ist schon so lang her. Doktor, wissen Sie, die Schlankheitspille half mir nie, wie auch der Nachbarin nicht, und die ist jetzt schwanger. Doktor, warum hat mir niemand gleich erzählt? Ich gab nur ständig aus mein schwer erspartes Geld. Sie wussten, dass mich das nicht bei Gesundheit hält. Warum hören Sie nur so wortlos meine Klagen? Wenn ich Sie störe, Doktor, müssen Sie es sagen.